Die Kälte des Neoliberalismus, die Verwerfungen, die die Politik Maggie Thatchers und die der Folgenden in Großbritannien angerichtet haben, wir werden viel davon sehen in Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit. Auf den Punkt kommt das auch, wenn John Mays Chef sagt, was er von Tod, Trauer und Vergänglichkeit hält und dabei doch nur ein treffendes Bild davon gibt, wie die Gesellschaft mit den Lebenden umgeht. Seien wir ehrlich, die Toten sind tot, Beerdigungen sind für die Lebenden. Und wenn da keiner ist, interessiert das auch keinen, richtig? Ich denke, für die Lebenden ist es vielleicht besser, nichts davon zu wissen. Also keine Beerdigung, keine Trauer, keine Tränen. John Mays lakonischer, vielleicht devoter, so scheint es am Anfang, vielleicht ungläubiger Kommentar dazu. Ich denke, so habe ich das noch nie gesehen, Mr. Pratchett. John May scheint auf den ersten, allerdings nur auf den ersten Blick, ganz Erfüllungsgehilfe dieser Haltung. Sie haben recht. Ich habe keine Ahnung. Vollkommener Befehlsempfänger, der die soziale Kälte von seinem kleinen Büro irgendwo in den Katakomben der Londoner Sozialbehörde verwaltet. Aber das scheint nur so. Das kleine Büro also. London, Bezirksamt Kennington, Kundenservice, John May am Apparat. Mr. Radulovic, sein Sohn. Aber Ihr Nachname, Sie haben ihn geändert. Verstehe, gut. Wenn die Menschen allein ohne Verwandte sterben, Urbild der Einsamkeit in den Städten. Also genau genommen kümmern wir uns in dieser Abteilung darum, die Angehörigen von Verstorbenen zu finden. Wenn das geschieht, dann ist Mr. May zuständig. Dieser zurückgenommene Mann, keine Bewegung in seiner Mimik, dessen Alltag in seiner Sozialwohnung durchdrungen ist vom Geruch der Einsamkeit. Ja, Mr. May in Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit mag einsam sein, ein Eigenbrötler, wie viele von denen gewesen sind, die er zu Grabe trägt. Aber er ist ein Mensch, der seinen Job nicht nur mit vollkommenem Pflichtgefühl, sondern auch mit vollkommenem Mitgefühl ausführt. Mitunter auch gegen die Interessen der Familienangehörigen, wenn sie denn dann überhaupt existieren. Nein, nein, die Familie ist nicht verpflichtet, die Kosten der Beerdigung zu tragen. Es ist sogar John May, der dem Pastor die Trauerreden schreibt, basierend auf den spärlichen Informationen, die er zusammengetragen hat. Mr. May hat mit anderen Worten ein Gefühl für die Vergänglichkeit und ist voller Empathie. Eines Tages erscheint Mays Chef im kleinen Büro. Umstrukturierungs-, Rationalisierungsmaßnahmen. John May ist nicht wirtschaftlich. Oh nein, Sie verstehen nicht. Sie müssen nicht pendeln. Darum geht es ja. Angesichts der angespannten Finanzlage führt die Behörde Rationalisierungsmaßnahmen durch. Wir lassen Sie gehen. Aber da noch dieser letzte Fall. Ein letzter Toter, wochenlang in seiner Wohnung gelegen. Ja, das wird Ihr letzter Fall sein. Jetzt gibt John May, der Funeral Officer, noch einmal alles. Er begibt sich auf die Reise in das Leben des Toten und auf einmal wird die Recherche zur ganz eigenen Reise des John May. Am Ende, keine Sorge, das ist kein Happy End, von dem hier die Rede ist. Wie der Film endet, das lassen wir mal beiseite. Also, gegen Ende lächelt Mr. May einmal, der Mann, der sich um die verlorenen Seelen kümmert und selbst wie verloren wirkt. Das ist natürlich nur bemerkenswert, weil Eddie Marson, der Mr. May in einer herausragenden Intensität spielt, als Angestellter dieser Londoner Sozialbehörde vorher nie, wirklich nicht einmal gelächelt hat. Uberto Pasolini hat 1997 schon die britische Sozialtragikomödie Ganz oder gar nicht produziert. Ganz oder gar nicht erzählt die Geschichte einer Gruppe von Arbeitslosen aus Sheffield, die eine ziemlich eigenwillige Stripshow auf die Bühne bringen. Von ihrer Geschichte führt eine direkte Linie zu der von Mr. May in Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit. Zu seiner sozialen Einsamkeit, aber eben auch zu seiner Menschlichkeit. Die ist Rebellion gegen die gesellschaftliche, die soziale Kälte. Sein Lächeln aber, das hier aufflackert gegen Ende, wie gesagt, ist der Aufbruch, es ist das Abwerfen des Alten. Ein ungeheuer wuchtiges Kinobild. Man könnte heulen, so schön, so bewegend ist das in diesem wunderschönen, ruhigen Film, der eine herausragende Eigenschaft hat. So wie sich John May für die interessiert, die er zu Grabe trägt, so interessiert sich Regisseur Uberto Pasolini für das Menschliche in seinen Figuren.